Fragen Sie und mich immer zu nach unseren Namen. Wir heißen Winnetou, Mozart, von Goethe und Albert Fisch. Versuchen Sie uns nicht immer zu einzurahmen. Für nur ein Bild sind wir viel zu feinstofflich. Er tut dies immer, wenn er sich nach dem Spiegel sieht. Schon als kleiner Junge begann sich Winnetou zu hassen, damit ihn sein Papa nicht mehr auf diese eine Weise liebt. Von Goethe kann Tag und Nacht nur schreiben. Er beschreibt sich so schonungslos, als schriebe gar nicht her. Anschließend kann er in seinen Texten verweilen. Doch die wer für ihn erschuf, wenn nicht er. Albert Fisch will alles immer zu zerstören. Er isst rohes Fleisch und träumt vom Massenmord. Ihm fällt es schwer, ein Wort wie Liebe zu hören. In der Destruktivität findet er ein Zufluchtsort. Fragen Sie uns nicht immer zu nach unserem Namen. Wir heißen Winnetou, Mozart, von Goethe und Albert Fisch. Versuchen Sie uns nicht immer zu einzurahmen. Wir sind und bleiben, sind und bleiben.